Ideen stören, was es ohne sie gar nicht gäbe. Eine Depression muss man sich leisten können. Martin Sußmann konnte überleben. Er arbeitete auf der Arche Noah. Er war Beamter der Europäischen Kommission, Generaldirektion Kultur und Bildung, zugeteilt der Direktion C, Kommunikation, und leitete die Abteilung EAC C2, Programm und Maßnahmen Kultur. Intern nannten die Mitarbeiter ihr Ressort nur die Arche Noah oder kurz die Arche. Warum? Eine Arche hat kein Ziel. Sie schlingert über die Strömungen, schaukelt auf den Wogen, trotz den Stürmen und will nur eines, sich selbst und das, was sie an Bord führt, retten. Es hatte nicht lange gedauert, bis Martin Sußmann dies begriffen hatte. Er war zunächst so glücklich und stolz darauf gewesen, dass er diesen Job ergattern konnte, zumal er nicht als END, Expert National Détaché, von einer österreichischen Partei oder Behörde nach Brüssel geschickt worden war, sondern sich direkt bei der Kommission beworben und den Konkurs bestanden hatte. Er war also wirklich ein europäischer Beamter ohne nationale Verpflichtung. Und dann musste er feststellen, dass das Ressort Bildung und Kultur innerhalb der Europäischen Kommission kein Ansehen hatte und nur milde belächelt wurde. Im Apparat sagte man einfach die Kultur, wenn man von dieser Generaldirektion sprach. Die Bildung wurde unterschlagen, obwohl im Bildungsbereich bemerkenswerte Erfolge erzielt worden waren, etwa die Entwicklung und Durchsetzung des Erasmus-Programms. Und wenn die Kultur gesagt wurde, dann hatte das einen Unterton. Es klang so, als würden Wall Street Broker Numismatik sagen, das Hobby eines verschrobenen Verwandten. Aber auch in der Öffentlichkeit, soweit sie sich überhaupt interessierte, war das Image der europäischen Kultur schlecht. Martin Sußmann war erst kurz im Amt gewesen und er las noch die heimischen Zeitungen, ein typischer Anfängerfehler, als Empörung in Österreich ausbrach, weil, wie in den Blättern zu lesen war, den Österreichern mit der Kultur gedroht wurde. Jeder Mitgliedstaat der EU hatte das Anrecht auf einen Kommissarposten. Die Regierung nominierte eine Person und der Kommissionspräsident wies ihr ein Ressort zu. Als nach den damaligen Europawahlen die Ressorts neu besetzt wurden, kam das Gerücht auf, dass der von Österreich nominierte Kommissar die Kultur bekommen solle. Die österreichische Koalitionsregierung zerstritt sich, weil die Partei des designierten Kommissars eine Intrige des Koalitionspartners witterte. Man protestierte, die österreichischen Zeitungen machten Stimmung und sie konnten sich auf die Entrüstungsbereitschaft ihrer Leser verlassen. »Uns droht die Kultur!« oder »Österreich soll mit Kultur abgespeist werden!« Das scheint als Reaktion sehr erstaunlich, wenn man bedenkt, dass sich dieses Land als Kulturnation, nun vielleicht nicht Begriff, aber doch gerne bezeichnete. Allerdings entsprach diese Reaktion dem Image und der Bedeutung, die die Kultur im europäischen Machtgefüge eben hatte. Image und Bedeutung hingen von der Höhe des Budgets, das ein Ressort verteilen konnte, und vom Einfluss auf politische und wirtschaftliche Eliten ab. Und mit beidem war es im Falle der Kultur schlecht bestellt. Schließlich bekam der österreichische Kommissar doch nicht das Kulturressort, sondern die Regionalpolitik, was zu Jubel in der Kulturnation führte. Wir, so meldeten die österreichischen Blätter nun, haben ein Budget von 337 Milliarden. Die Kultur bekam Griechenland. Das schien durchaus stimmig, wenn man an die griechische Antike als Fundament der europäischen Kultur denkt, oder aber auf sinnige Weise zynisch, wenn man den Demokratieabbau in Europa in Beziehung zur Sklavenhaltergesellschaft der griechischen Antike setzen wollte. Dabei war es ganz simpel. Griechenland war wegen seiner nun schon endlosen Finanz- und Budgetkrise unten durch, deshalb wehrlos und musste nehmen, was es bekam. Das gering geschätzte Ressort. Es war keine Aufgabe, es war eine Strafe. Wer mit Geld nicht umgehen kann, der bekommt auch besser kein Geld in die Hand, bekommt also das Ressort ohne Budget. So war Fenia Xenopoulou vom Handel abgezogen und zur Leiterin jener Direktion in der Arche befördert worden, in der Martin Sußmann arbeitete. Fenja hatte diese Beförderung nicht ablehnen können. Wer im Apparat der Europäischen Kommission Karriere machen wollte, musste Mobilität beweisen. Wer die Bereitschaft dazu nicht demonstrierte und ein Angebot, den Aufgabenbereich zu wechseln, ausschlug, war weg vom Fenster. Also war sie in die Arche übersiedelt, mit dem Plan, hier erst recht ihre Mobilität unter Beweis zu stellen, indem sie sofort daran ging, den nächsten Wechsel anzustreben, unter besonderer Berücksichtigung der Visibilität. Dies war für den Aufstieg im Apparat ebenso entscheidend, sichtbar zu sein, so zu arbeiten, dass man immer wieder auffiel. Martin Sußmann konnte Fenja nicht ausstehen. Das Arbeitsklima war seit ihrem Eintritt in die Arche schlechter geworden. Es war deutlich, dass sie die Arbeit verachtete, die hier geleistet werden musste. Zugleich machte sie unerträglichen Druck, sie deutlicher in die Auslage zu stellen. Fenja Xenopoulou schlief gut. Für sie war Schlaf ein Teil der Körperbeherrschung, der Selbstdisziplin. Sie dockte sich an den Schlaf an wie an ein Ladegerät. Sie zog Arme und Beine an, machte den Rücken rund, drückte das Kinn gegen die Brust. Und schon lud sie Kraft für den Kampf des nächsten Tages auf. Nur wenn sie schlief, hatte sie keine Träume. »Habe ich geschnarcht?« hatte Fritsch sie in der Früh gefragt. »Nein, ich habe gut geschlafen.« »Wie ein Kind?« »Ja.« »Nein, eigentlich wie ein Embryo.« »Embryo?« »Ja, wie du dagelegen bist. Hat mich an Fotos von Embryos erinnert. Willst du Kaffee?« »Nein, danke. Ich muss gleich los.« Sie wollte ihn zum Abschied küssen und sagen, »Denk an mich«, aber sie tat es nicht, nickte nur und sagte, »Ich muss.« Martin Sußmann hatte auf dem Weg zum Büro die neuesten Informationen erhalten. Er fuhr, wann immer das Wetter es erlaubte, das hieß, wenn es nicht regnete, mit dem Rad zur Arbeit. Dadurch hatte er etwas Bewegung, aber das war nicht der Hauptgrund. Die Metro machte ihn traurig. Die müden, grauen Gesichter schon am frühen Morgen. Die aufgesetzte Bereitschaft der Menschen mit ihren Trolleys und Aktenkoffern, immer dynamisch und kompetent und wettbewerbsfähig zu wirken, schlecht sitzende Masken, unter denen die wahren Gesichter verfaulten. Die Blicke ins Leere, wenn die Bettler mit den Akkordeons zustiegen, eine Nummer spielten und mit einem Joghurtbecher um ein paar Münzen baten. Martin fuhr lieber mit dem Rad. Er war sehr bald Mitglied der EU Cycling Group geworden. Diese Gruppe stellte jedem EU-Beamten, der beitrat, zunächst einen Personal Trainer zur Verfügung, der ihm die Basics beibringt. Zum Beispiel lebend mit dem Rad über die Montgomery zu kommen. Der Trainer erkundet den sichersten Weg von der Wohnung zum Arbeitsplatz, der dann einige Tage gemeinsam eingeübt wird. Und man lernte auch beim Vorbeifahren die Klebeetiketten »Sie stehen im Weg« auf Autos zu klatschen, die auf einem Radweg parkten. Die Aufkleber beschädigten die Autos nicht, sie ließen sich leicht wieder abziehen. Die EU Cycling Group war ein großer Erfolg. Der Anteil der Radfahrer am Brüsseler Verkehr hatte sich durch die EU-Beamten in wenigen Jahren verdoppelt. Am besten gefiel Martin, dass sich auf dem Weg von der Wohnung zum Amt spontan Gemeinschaften bildeten. Wenn er morgens von zu Hause losfuhr, stieß er spätestens auf dem Boulevard Anspach auf den ersten Kollegen, dann auf den zweiten, bis sie am Ende zu einem Pulk von oft 8 oder 10 Radfahrern angewachsen waren. Die deutschen Beamten zogen auf Rennrädern am Pulk vorbei. Sie radelten in Funktionskleidung zur Arbeit, als müssten sie ein Kriterium gewinnen. Es waren daher fast nur Deutsche, die vor Arbeitsbeginn die Büroduschen im Keller des Amtsgebäudes benutzten. Entspannt waren die Niederländer mit ihren Oma-Fietzen oder die Kollegen aus den romanischen Ländern. Sie radelten gemächlich im Anzug, ohne zu schwitzen. Man fuhr nebeneinander her und redete und erfuhr dabei mehr als in der Kantine alle neuen Gerüchte, Intrigen, Karrieresprünge. Diese Radweggespräche waren wichtiger als die Lektüre der European Voice und zumindest so wichtig wie das Studium der Financial Times, um auf dem Laufenden zu sein. Auf der Rue de l'Écuyer war Bohumils Mekal, sein Freund und Kollege von der C1, Kulturpolitik und interkultureller Dialog, zum Pulk gestoßen. Keine 200 Meter weiter auf der Rue de Rambert hörten sie die Rufe von Cassandra Mercouri, der Büroleiterin von Fenia Xenopoulou. Bohumil und Martin bremsten ab und warteten, bis Cassandra zu ihnen aufgeschlossen hatte, ließen den Pulk ziehen und radelten zu dritt weiter. »Hast du schon eine Idee?«, fragte Bohumil. Dann rief er aufgeregt, »Pass auf!« und zeigte auf ein Auto, das vor ihnen auf dem Radweg parkte. Er holte blitzschnell einen Aufkleber aus seiner Umhängetasche, löste freihändig weiterfahrend die Folie ab und schlug vorbeikurvend den Aufkleber an das Seitenfenster des Wagens. Es gab ein Hubkonzert. »Peng! Der hat gesessen«, sagte er triumphierend. »Du mit deinen Stickers bist eine größere Gefahr als die Autos«, sagte Cassandra. Sie war eine mollige, stets besorgt oder gütig blickende Frau Mitte 30, neben der der kleine, zarte Bohumil, obwohl einige Jahre älter, wie ein schlimmer Junge wirkte. Er grinste. »Jetzt sag schon, hast du die erlösende Idee gehabt? Die Arbeit der ganzen Direktion ist völlig blockiert, weil noch immer keiner...« »Was für eine Idee? Ich weiß nicht, was du meinst. Das Big Jubilee Project. Du hast die Rundmail noch nicht beantwortet, ich übrigens auch nicht.« »Das Big Jubilee Project? Ich dachte, das muss man nicht kommentieren.« »Ja, alle stellen sich tot. Da kommt nichts. Findet keiner wichtig. Kein Wunder, wenn ich an den Rheinfall vor 5 Jahren denke.« »Da war ich noch nicht da.« »Wieso Rheinfall? Die Zeremonie im Parlament mit den Kinderbotschaftern war doch sehr berührend. Kinder aus ganz Europa, wie sie ihre Wünsche an die Zukunft, Friede und...« »Sandra, bitte, Kinderbotschafter. Das war Kindesmissbrauch. Zum Glück hat die Öffentlichkeit nichts bemerkt. Also meine Idee ist...« »Achtung!« Er verriss das Rad, drängte Martin in die Mitte der Straße. Schon hatte er wieder einen Sticker in der Hand, den er aber fallen ließ. Martin drängte ihn auf den Fahrradweg zurück und schrie, »Du bist verrückt!« »Ja, also meine Meinung ist, aus der Geschichte lernen heißt bekanntlich nie wieder. Das darf sich nicht wiederholen. Kein Jubiläum mehr. Es ist teuer und peinlich. Ich kann nicht verstehen, warum Xeno das so wichtig nimmt.« »Es sind alle Generaldirektionen eingebunden. Wenn sie sich da engagiert, kann sie sich hervortun«, sagte Cassandra. »Sie macht jetzt richtig Druck. Heute um 11 ist die Sitzung. Sie will unsere Ideen hören.« »Ich habe das ganz anders verstanden«, sagte Martin. »Ich dachte, die Sitzung wird vielleicht verschoben. Es ist noch nicht konfirmiert, aber die Chefin will heute einen kurzfristigen Termin beim Präsidenten. Übrigens, wisst ihr, was sie gerade liest?« »Interessiert mich herzlich wenig.« »Du meinst, ein Buch? Xeno liest? Komm, Sandra, du fantasierst.« »Ein Buch, ja. Und ich fantasiere nicht. Ich musste es ihr express besorgen. Ihr werdet es nicht glauben.« »Sag schon.« »Achtung! Pass auf!« »Also, die Chefin bereitet sich ja seit Tagen generalstabsmäßig auf das Gespräch mit dem Präsidenten vor. Sie will alles von ihm wissen, von seinen Seilschaften bis zu seinem Lieblingsessen, alles, sogar sein Lieblingsbuch. Kann man im Smalltalk vielleicht gebrauchen. Sie ist da extrem pingelig. Der Präsident hat ein Lieblingsbuch? Wahrscheinlich der Mann ohne Eigenschaften«, sagte Martin. »Der Mann ohne Eigenschaften, das wäre ein guter Titel für seine Autobiografie. Kinder, bitte, hört zu. Sie hat das über private Kanäle herausgefunden. Der Präsident hat wirklich ein Lieblingsbuch, einen Roman, das ist nicht öffentlich bekannt. Und er hat davon offenbar mehrere Exemplare, weil er immer wieder darin liest. Eines liegt neben seinem Bett, eines liegt auf seinem Schreibtisch im Büro, wahrscheinlich liegt noch eines im Apartment seiner Freundin.« Cassandras Gesicht glänzte. Ein leichter Schweißfilm? Vergnügen? »Wie auch immer«, sagte sie, »ich musste das Buch besorgen und die Chefin liest es jetzt.« »Xeno liest Literatur«, dachte Martin verwundert, »einen Roman. Für ihre Karriere ist sie sogar bereit, einen Roman zu lesen.« Fenia Xenopoulou saß an ihrem Schreibtisch und las. »Das war das Lieblingsbuch des Präsidenten?« Der Präsident war verrückt. Diese vielen Gedanken. Was sie dachte, was er dachte, woher wollte die Autorin das wissen? Wenn es diesen Mann wirklich gegeben hatte, dann gab es zweifellos Quellen in Archiven, Dokumente, Verträge, Urkunden. Aber Gedanken? Gedanken werden und wurden doch nie auf Urkunden festgehalten. Wer bei Sinnen ist, vermeidet doch alles, was dazu führen könnte, dass seine Gedanken gelesen werden können. Sie schloss die Augen, dachte plötzlich an den gestrigen Abend mit Fritsch, die Nacht. Hatte sie wirklich gedacht, dass er... Hatte er gedacht, dass sie... Sie saß starr da, aber sie meinte zu schwanken. Sie riss die Augen auf, gab sich einen Ruck. Und in diesem Moment sah sie auf dem Bildschirm des Computers neue Nachricht von Cassandra Mercuri. Termin beim Präsidenten heute leider doch nicht möglich. Büro des Präsidenten macht Terminvorschläge in den nächsten Tagen. Sie schlug das Buch zu, schob es weg. An B. Smekal, interkultureller Dialog, M. Sußmann, Maßnahmenkultur, H. Athanasiades, Valorisierung, C. Pinheiro da Silva, Sprachenvielfalt, A. Klein, Medienkompetenz. Fenja hielt kurz inne, dann löschte sie Helene Athanasiades. Betreff Jubilee Project. Terminbestätigung, 11 Uhr, Besprechungszimmer. Ich erwarte Vorschläge. Das Big Jubilee Project. Eigentlich ist es Mrs. Atkinson gewesen, die diese Idee gehabt hatte. Sie war die neue Generaldirektorin der GDCOM, des Kommunikationsdienstes der Europäischen Kommission, verantwortlich auch für deren Corporate Image, und dieses war, wie die letzte Eurobarometer-Umfrage zeigte, in den Keller gerasselt. Das war ihr augenblicklich klar. Sie musste die Generaldirektion anders führen als ihre Vorgänger. Brave Pressearbeit, routinierter Spokesman-Service und die formale Koordination der verschnarchten Infobüros in den Mitgliedstaaten werden nicht genügen. Es gab nicht nur die schlechtesten Werte seit 1973, dem Beginn der regelmäßigen Meinungsumfragen in den Ländern der EU, die aktuellen Umfrageergebnisse musste man als Super-GAU bezeichnen. Ein halbes Jahr zuvor hatten noch rund 49% der EU-Bürger die Arbeit der Kommission grundsätzlich positiv bewertet. Und schon dieses Ergebnis war als historischer Tiefstand bezeichnet worden. Unvorstellbar, dass er noch unterboten werden konnte. Nun lag die Zahl, unter Ausnutzung aller Möglichkeiten der Schönfärberei, bei knapp 40%, der größte Absturz in der Geschichte des Eurobarometers, größer noch als der Einbruch der Zustimmungsrate im Jahr 1999, als die Kommission wegen eines Korruptionsskandals geschlossen zurücktreten musste. Damals war der Sinkflug von 67% auf 59% als Katastrophe erlebt worden. Aber was war das jetzt? Und warum? Mrs. Atkinson studierte die Papiere, Tabellen, Prozentrechnungen, Grafiken, Statistiken und sie fragte sich, wie es zu diesem dramatischen Vertrauensverlust in die Institution hatte kommen können. Der neue Kommissionspräsident war mit großen Vorschusslorbeeren in den europäischen Leitmedien bedacht worden, aber profitiert hat davon nicht die Kommission, sondern das Europäische Parlament, dessen Ansehen um fast 5 Prozentpunkte gestiegen war. Der Präsident hat es erstmals in der Geschichte geschafft, die Frauenquote zu erfüllen, und zwar nicht nur bei den Mitgliedern der Kommission, 12 von 28 waren nun Frauen, sondern auch auf der Leitungsebene der Generaldirektion. Der Frauenanteil lag nun bei knapp 40%. Sie selbst hatte davon profitiert, was sie, wie sie sagte, zugeben konnte, ohne ihre Qualifikation in Frage zu stellen. Im Gegenteil, es war der konsequenten Umsetzung der Quote zu verdanken, dass Mrs. Atkinson nicht dem völlig unqualifizierten Karrieristen George Morland unterlegen ist, diesem Schwein, das für diese Position zunächst im Gespräch gewesen war und das nun herumrennt und ein karikaturhaftes Bild von ihr zeichnet, als typisches Beispiel für die Idiotie der Quote. Ihr ist zu Ohren gekommen, dass er herumerzählt, dass sie so eiskalt sei, dass sie selbst unter ihren kalten Händen leide und deshalb immer mit einem riesigen Muff am Schreibtisch sitze. Na ja, Frauen. Eine solche Fantasie sagte wohl alles über diesen Intriganten aus. Dass er sie mit einem riesigen Muff assoziierte, zeigte eindeutig seinen typisch britischen männlichen Oberschicht-Horror vor der Vagina. Mrs. Atkinson hatte Marketing und Management an der European Business School in London studiert und mit einer Arbeit über kontrainduktives Marketing bravourös abgeschlossen. Sie überlegte, ob sie, um Mr. Morlands Intrigen den Wind aus den Segeln zu nehmen, die Geschichte nicht offensiv wenden und den Muff zu ihrem Markenzeichen machen sollte. Einen riesigen, überdimensionierten Muff, wodurch Morlands Karikatur geistlos, zugleich aber als Verstärkung der Marke wirken würde. Aber das war es nicht, was sie jetzt beschäftigte. Sie fragte sich, warum auch dieser Erfolg der Kommission, die Frauenquote, dieses deutliche Signal für die Chancen der Frauen auf diesem Kontinent, das Image der Kommission nicht verbessert hatte. Der Anteil der Frauen im Europäischen Parlament lag bloß bei 35%, aber das Ansehen des Parlaments wuchs, auch bei weiblichen Wählern aller Altersstufen, was ja in Ordnung war, aber das der Kommission stürzte ab. Und das war rätselhaft. Das war das Problem. Diesen Trend zu stoppen und umzudrehen war nun ihre Aufgabe. Was waren die Kritikpunkte? Was war der Grund für das schlechte Image der Kommission? Klischees, Vorurteile, immer dasselbe. Mangelnde demokratische Legitimation, wuchernde Bürokratie, Regulierungswahn. Bezeichnend fand sie, dass es keine Kritik an den eigentlichen Aufgaben der Kommission gab. Offenbar waren diese den Menschen gar nicht bekannt. Mischt sich in Belange ein, die besser national geregelt werden sollten. 59%. Aber erfüllt ihre Aufgaben schlecht oder sehr schlecht, bekam zusammen nur knapp 5% Zustimmung. Diesen Widerspruch musste man sich klar machen. Sie fragte sich, warum keiner ihrer Vorgänger die Methode der Eurobarometer-Umfrage kritisiert und eine Änderung durchgesetzt hatte. Wenn man den Menschen anbietet, den Satz »mischt sich in Belange ein, die besser national geregelt werden sollten« anzukreuzen, dann wird ein bestimmter Prozentsatz das tun. Diese Ist-ja-wahr-Typen, die sage ich ja immer Idioten. Würde man aber formulieren, dass die Kommission die Bürger vor Ungerechtigkeiten schützt, die durch Unterschiede zwischen nationalen Rechtssystemen entstehen, dann wäre das Ergebnis doch gleich ein ganz anderes. Das war ihr jetzt klar. Ihre Aufgabe konnte es nicht sein, das Image der EU zu verbessern. Sie musste sich gezielt um das Image der Europäischen Kommission kümmern. Und die Idee, wie ihr das gelingen könnte, hatte sie eine Stunde später beschwingt von Champagner Charlemagne brüt. Denn in diesem Moment sprang die Tür zu ihrem Zimmer auf. Sie sah Katrin, ihre Sekretärin, mit einer Torte, auf der Wunderkerzen brannten, hereinkommen. Hinter dem Rauch und den Sternchenfunken sah sie tatsächlich. Das war der Präsident. Und hinter ihm drängten immer mehr Menschen in den Raum. Ihr Kommissar, Direktoren, Referenten, ihr ganzes Büro und sangen »Happy Birthday«. Sie hatte einen runden Geburtstag. Ach ja, sie hatte dem keine Bedeutung beigemessen. Ihr Mann war in London, ihre Tochter in New York, beide hatten kurz angerufen und Freunde, mit denen sie hätte feiern wollen, hatte sie noch keine, hier in Brüssel. Und jetzt stand sie im Mittelpunkt. Überraschung. Der Präsident sprach, einige Worte, nicht förmlich, sehr persönlich. Auch eine kleine Anspielung auf ihr Image, die sich in allgemeinem Gelächter auflöste. Menschen, die sie nur vom Grüßen kannte, zweiter, dritter, vierter Stock, lachten ihr zu, Champagnergläser schäumten, klirrten beim Anstoßen. Sie wurde auf die Wangen geküsst, man drückte ihr den Arm, klopfte ihr auf die Schulter. Menschen, die nichts oder nur wenig von ihr wussten, zeigten ihr Sympathie oder Bereitschaft zu Sympathie. Der Kommissar hob das Glas, sagte, wie sehr er sich freue, diese kompetente und überhaupt so wunderbare Mitarbeiterin in seinem Team zu haben. In dieser wichtigen Funktion, wie gut, dass es die Quote gäbe. Er persönlich sei ja für eine Frauenquote von 99%. Selbst wolle er seinen Job natürlich nicht verlieren, aber sonst wäre er froh, wenn er nur Frauen, Pfiffe der Männer, Macho-Macho-Rufe der Frauen, alles ging in Gelächter über. Und Mrs. Atkinson schnitt die Torte an, die nun auf der Eurobarometer-Akte auf ihrem Schreibtisch stand, Brösel und Creme auf den Statistiken, Asche von den Wunderkerzen auf dem Grab der europäischen Stimmung. Und dann war sie wieder allein. Alle waren an die Arbeit zurückgekehrt und sie stand am großen Fenster ihres Büros, sah hinunter auf die Rue de la Loire, auf das Band der vorbeikriechenden dunklen Autos, die im leichten Regen glänzten, sie rieb sich die Hände, strich abwechselnd mit der einen Hand über den Rücken der anderen, massierte und knetete ihre Finger, die sehr lang und zart waren und dazu neigten, plötzlich die Farbe zu verlieren und weiß und gefühllos zu werden. Dann setzte sie sich wieder an den Schreibtisch. Irgendetwas arbeitete in ihr. Sie wartete darauf, dass es ihr klarer wurde. Da stand noch ein halbvolles Glas Champagner, sie nippte daran, dachte nach, trank das Glas aus. Sie knetete ihre Finger, dann googelte sie »Europäische Kommission Gründung«. Wann hatte die Kommission eigentlich Geburtstag? Gab es so etwas wie einen Geburtstag der Kommission? Der Tag der Gründung, das war die Idee. Es genügte nicht, die tägliche Arbeit der Kommission möglichst gut zu verkaufen. Man musste sie hochleben lassen. Man musste die Menschen dazu bringen, ihr zu gratulieren, dass es sie gab. Man musste sie feiern, statt bloß um Akzeptanz zu betteln, Klischees richtigzustellen und Gerüchten und Legenden zu widersprechen. Man musste die Kommission ins Zentrum stellen und nicht immer abstrakt und allgemein die EU. Was ist schon die EU? Verschiedene Institutionen, die ihr je eigenes Süppchen kochten und unterschiedliche Interessen vertraten. Aber wenn das Ganze einen Sinn hatte, dann deshalb, weil es die Kommission gab, die doch für das Ganze stand. So sah sie das. Man musste eine Situation herstellen, in der die Kommission fröhlich im Mittelpunkt stand, als Geburtstagskind, dem man gratulierte. Hatte die Kommission also einen Geburtstag? Das war nicht so einfach zu entscheiden. War es der Tag der Gründung der EWG-Kommission oder das Datum der Gründung der Europäischen Kommission in ihrer heutigen Form nach dem EG-Fusionsvertrag? In dem einen Fall wurde die Kommission in 3 Jahren 60, im anderen Fall in 2 Jahren 50. 50 gefiel ihr besser. Ein halbes Jahrhundert. Das war besser zu verkaufen. Und umgelegt auf ein Menschenalter, voll im Saft, erfahren, noch nicht im Übergang zum Alteisen. Außerdem waren 2 Jahre eine vernünftige Zeitspanne für eine perfekte Vorbereitung, während 3 Jahre unter Umständen zu lang wären. Da konnte zu viel noch aus dem Ruder laufen. Sie recherchierte weiter. Hatte es bereits Jubiläen gegeben? Ja. Hilflose, halbherzige Feiern mit Sonntagsreden, Würdigungen von Vorgängen, ein bisschen Weihrauch für die Vorstufen der EU. 50 Jahre römische Verträge, 60 Jahre Gründung der Montanunion. Wen hatte das interessiert? Niemand. Und was hat man sich davon versprochen, den EU-Skeptikern und Gegnern zu erzählen, wie schön die Gründung der Montanunion war? Als würde man einem Opa, der an Demenz litt, dazu gratulieren, dass es eine Zeit gab, in der er bei Sinnen war, während die Enkel unbeeindruckt längst alles ganz anders machten. Grace Atkinson sah auf dem Glastisch vor der Sitzgruppe eine offene Flasche Champagner. Da war noch ein kleiner Rest in der Flasche. Sie schenkte sich ein, trank. Sie war beschwingt, als sie beschloss, eine Mail an einige Abteilungen zu schicken, von denen sie glaubte, Interesse an ihrem Plan, Unterstützung und Ideen erwarten zu können. Sie musste zunächst informell Mitstreiter gewinnen, bevor sie die formelle Prozedur beginnen konnte. Ein großes Geburtstagsfest anlässlich des kommenden 50-Jahr-Jubiläums der Gründung der Europäischen Kommission, so schrieb sie, erscheine ihr als Möglichkeit, die Aufgaben und Leistungen dieser Institution in den Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit zu stellen, ihre Corporate Identity zu stärken, ihr Image zu verbessern, sie fröhlich zu feiern und somit aus der Defensive zu kommen. Sie löschte das Wort »fröhlich«, dann setzte sie es wieder ein, nickte, darum ging es doch. Sie rieb sich die Hände und ging aufs Ganze. In die Betreffzeile schrieb sie »Big Jubilee Project, Ende der Weinerlichkeit«. Es war Mrs. Atkinsons Idee gewesen. Fenya Xenopoulou war die Erste, die darauf reagierte und das Projekt rasch an sich zog. Das gehörte ins Kulturressort, fand Fenya keine Frage. Das war die Chance, auf die sie gewartet hatte, um Visibilität zu zeigen. Und sie machte Martin Sußmann zu ihrem Sherpa, der die Last des Projekts schleppen sollte. Grace Atkinson war zunächst froh, dass sie so schnell eine so begeisterte Mitstreiterin gefunden hatte, und am Ende war sie heilfroh, denn durch das überdeutliche Engagement der unglückseligen Kultur geriet in Vergessenheit, dass sie es gewesen war, die diese letztlich katastrophale Idee gehabt hatte. »Ich erwarte Vorschläge«, hatte Fenya Xenopoulou mit aufgeregtem Tonfall gesagt. »Es ist von größter Bedeutung, und ich weiß, dass ihr...« Sie sah in die Runde und sagte viel zu laut einige Sätze mit großen und dramatischen Adjektiven. Sie hielt das wohl für animierend, diese Korporalsprache zur Truppe. Und Martin hatte den Blick gesenkt, um ihrem Blick auszuweichen, weshalb er Fenya jetzt kopflos sah. Er sah jetzt nur ihr hautenges Top, den straffen, eng anliegenden Rock, die Beine in der blickdichten Strumpfhose, und er dachte, diese Frau steckt in einem Korsett, in einer Rüstung, die sie zusammenhält. Der Rock war aus feinstem Tuch, aber Martin hatte den Eindruck, der Rock würde in Scherben zerspringen, wenn man draufschlüge. Man konnte ihn nicht ausziehen, man müsste ihn aufbrechen und... Also, was sollen wir tun? Bohumil war wieder einmal ironisch destruktiv. Zunächst einmal, sagte er, was sollten wir nicht tun? Unbedingt alles vermeiden, was bisher bei Jubiläen gemacht wurde. Peinlichkeiten, gemildert durch weitgehenden Ausschluss der Öffentlichkeit. Hochglanzbroschüren für die Altpapiercontainer, Sonntagsreden an Arbeitstagen. Martin? Er hatte Fenyas Reaktion auf Bohumils Statement nicht gesehen. Er starrte auf ihre Füße, auf die kleinen Wülste über dem Ausschnitt ihrer engen Schuhe. Martin? »Mich interessiert die Sache nicht«, hätte Martin am liebsten gesagt. Er beschloss ganz einfach, allen recht zu geben, um sich nicht zu exponieren. »In Anbetracht der Bedeutung dieser Angelegenheit«, sagte er in Richtung Fenya, »sei klar, dass«, und nun in Richtung Bohumil, »die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholt werden dürfen. Bohumil habe recht, wenn er daran erinnere, dass, aber Fenya habe natürlich absolut recht, wenn sie erwarte, dass, was seien die Fehler bei bisherigen Jubiläen gewesen? Es habe keine andere Idee gegeben als diese, anlassbedingt ein Jubiläum zu feiern. Aber der Anlass allein sei eben noch keine Idee, dass eine Institution so und so viele Jahre existiere, gut und schön. Aber was ist die Idee? Welche Idee stellt man in den Mittelpunkt? Sie muss überzeugend sein, sie muss die Menschen so begeistern, dass sie zu diesem Anlass wirklich feiern wollen. So war Martin Sußmann in die Falle getappt. Nach einigem Hin und Her sagte Fenya Xenopoulou, Schluss jetzt. Der Einzige, der sich offenbar Gedanken gemacht habe, sei Martin. Es sei absolut logisch, was er gesagt habe. Das Um und Auf sei eine zentrale Idee. Sie beauftragte Martin, die Idee zu entwickeln und ein entsprechendes Papier zu schreiben. Wie viel Zeit er dafür veranschlage? 2 Monate. Das müsse gründlich überlegt, mit Kollegen auch anderer Generaldirektionen diskutiert werden. 1 Woche, sagte Fenya. Unmöglich. Nächste Woche habe er die Dienstreise, die auch einige Vorbereitung erfordere und... Also gut, 2 Wochen. Einige Bullet Points, das wirst du doch schaffen. Und mit den Kollegen werden wir erst diskutieren, wenn wir das Papier vorgelegt haben. Alles klar? Wir legen vor. Martin Sußmann war wütend und gereizt, als er um 6 nach Hause fuhr, nachdem er den wichtigsten Tageskram erledigt hatte. Auf halber Strecke begann es zu regnen. Den Regenponcho hatte er in der Fahrradtasche, die Fahrradtasche aber hatte er im Büro vergessen. Er kam völlig durchnässt und frierend zu Hause an und ging sofort unter die Dusche. Allerdings wurde das Wasser nicht richtig heiß und der Duschvorhang, wie magnetisch angezogen, schmiegte sich kalt an seinen Rücken. Wütend schlug er ihn weg, wodurch er ihn halb von der Stange riss. Sofort am nächsten Tag musste er veranlassen, diesen blöden Vorhang durch eine Duschkabinentür zu ersetzen, und er wusste, dass dies nur wieder eine der Ideen war, die er nie in die Tat umsetzen würde. Er schlüpfte in den Bademantel, holte eine Flasche Jupiler aus dem Kühlschrank und setzte sich in den Fauteuil vor dem offenen Kamin. Er musste sich beruhigen, einatmen, ausatmen, entspannen. Er starrte auf die Bücher im offenen Kamin. Als Martin Sußmann hier eingezogen war, hatte er zunächst seinen Augen nicht getraut. Der Kamin war nicht mehr in Betrieb, seit die Wohnung mit einer Zentralheizung ausgestattet worden war. Der Vermieter hatte zwei Bretter in den Kamin montiert und Bücher darauf gestellt. Fand er wahrscheinlich nett und heimelig. Martin hatte das später auch bei Freunden und Bekannten in anderen Brüsseler Altbauwohnungen gesehen. Bücher in den nicht mehr benutzten Kaminen. In Martins Kamin standen verschiedene Brüsseler Stadtführer, alte zerfledderte Ausgaben, wahrscheinlich von Vormietern zurückgelassen, ein paar Bände eines Konversationslexikons aus dem Jahr 1914, drei Atlanten, einer von 1910, einer von 1943, der dritte von 1955 und ein gutes Dutzend Bände aus der Reihe Klassiker der Weltliteratur vom Flämischen Buchclub. In jedem Band vier klassische Werke in zeitgemäßer Kürzung, erschienen in den 60er Jahren. Als Martin die Wohnung bezogen und eines Abends die Bücher durchgesehen hatte, war er schockiert gewesen. Nein, das ist ein zu großes Wort. Unangenehm berührt. Sollte das der Fortschritt sein? Bücher nicht mehr zu verbrennen, sondern bloß zeitgemäß gekürzt in einen kalten Kamin zu stellen? Jetzt starrte er auf die Buchrücken, trank sein Bier, rauchte ein paar Zigaretten. Das Papier für das Jubiläumsprojekt, das war eine Zumutung. Als wäre er ein Werbetexter, der das Produkt EU-Kommission verkaufen soll. Er sah hinüber zu seinem Schreibtisch. Da stand immer noch der Teller mit dem eingetrockneten und verkrusteten Senf. Was ist die Idee von Senf? Wir geben ihn dazu. Genial. Überzeugende Fernsehwerbung. Junge, schöne Menschen drücken selig lachend Senf auf Teller, singen verzückt, Juhu, Juhu, wir geben ihn dazu. Und können sich nicht einkriegen vor Glück. Und die Senfkringel auf den Tellern schrauben sich rhythmisch in die Höhe, beginnen zu tanzen wie zu den Flötentönen eines Schlangenbeschwörers. Juhu, Juhu, wir gehören dazu. Das war doch... Er gab sich einen Ruck, zog sich an und machte sich auf den Weg ins Marriott. Er nahm den klassischen Long, der bot im Regen auch Schutz für zwei. Der Wind war zwar nicht stark, aber kalt. Martin ging sehr schnell und kam natürlich viel zu früh am Marriott an. Sein Bruder aber wartete bereits in der Hotellobby mit einem Gesichtsausdruck, so streng und selbstgerecht, ein Gesicht, das sagte, »Ich habe immer die Gebote Gottes befolgt, da kann ich doch erwarten, dass...« Martin kannte dieses Gesicht nur zu gut. Immer, wenn er seinen Bruder traf, sah er in ihm den Vater. Sie begrüßten sich mit einer Umarmung, die noch sperriger ausfiel als sonst, weil Florian dabei eine Mappe an sich drückte. »Nehmen wir ein Taxi?« »Nein, ich habe im Belja Queen reserviert. 5 Minuten zu Fuß.« Sie gingen schweigend. Schließlich fragte Martin, »Wie geht es, Renate?« »Gut.« »Und den Kindern?« »Sie sind fleißig, Gott sei Dank.« Nicht, dass Martin sich seiner Herkunft schämte. Er wusste bloß nicht, ob er ein Problem damit hatte, dass sie ihm so fremd geworden war, oder damit, dass sie ihn, obwohl sie ihm so fremd geworden war, immer wieder einholte. Der Vater war vor 18 Jahren am 2. November gestorben, also just am Allerseelentag. Viel zu früh und so entsetzlich tragisch. Solange Martin in Österreich gelebt hatte, musste er das Trauma an jedem 2. November aufs Neue durchleben. Wenn er Zeitung las, fernsah oder auch nur das Haus verließ, wurde er schon Tage vor jedem 2. November daran erinnert. Es kommt aller Seelen. Und damit Vaters Todestag. Und es war klar, dass er nach Hause fahren musste. Da gab es keine Ausrede, weil es ein staatlicher Feiertag war, ein allgemeiner, morbider Gedenktag. In Brüssel gab es am 2. November keinen Feiertag. Die eigene, die private Geschichte konnte hier absinken oder könnte, aber wenn sein Bruder kam, war augenblicklich aller Seelentag, unausgesprochen. Der Vater war in die Maschine gekommen und er ist verblutet. So fleißig ist der Vater gewesen, hat zwischendurch noch liegen gebliebene Tierabfälle zermahlen wollen. Der Betrieb war damals zwar schon unglaublich gewachsen, aber noch nicht so logistisch perfekt durchorganisiert wie heute. Die Mutter hat den Arzt angerufen, aber sie war natürlich völlig von Sinnen und hat den Dr. Schafzahl angerufen, den Tierarzt. Aber es war ohnehin schon alles zu spät. Einige Tage später hat der 16-jährige Martin in der Schule lachend erzählt, dass die Mutter den Dr. Schafzahl gerufen hat und als keiner gelacht hatte, noch einmal: »Den Schafzahl! Zum Schweinebauern!« Dann ist er tagelang still gewesen und schließlich zum Pfarrer beichten gegangen, um für die Sünde nach dem Tod seines Vaters einen Witz gemacht zu haben, Absolution zu erhalten. Der 4 Jahre ältere Bruder hat dann den Hof übernommen, der Kronprinz. Das war ohnehin immer so ausgemacht und geplant gewesen, nur eben nicht so bald. Und er, Martin, der Zweitgeborene, der Narrische, der Ungeschickte, kein Wunder, wenn er immer nur liest, durfte studieren, das war auch immer klar gewesen. Er durfte studieren, was er wollte, und was er wollte, bedeutete, dass der Familie egal war, was er machte, solange er keine Ansprüche stellte und nicht zur Last fiel. Archäologie. Als die Sussmann-Brüder das Restaurant Belle Jacquin betraten, ging Florian langsam in die Mitte des Saals, ignorierte den Kellner, der sich ihm in den Weg stellte, und rief: »Hey, was ist das denn? Eine Kathedrale!« Martin sagte dem Kellner, sie hätten reserviert. Dr. Sussmann, und zu Florian: »Nein, eine ehemalige Bank. Schönstes Art Deco. Wir essen hier im ehemaligen Kassensaal und dann gehen wir in den Keller, in den Tresorraum. Da ist jetzt die Raucherlounge.« Martin war abgefunden worden, als Florian den Hof ganz übernommen hatte und die Mutter in Pension gegangen war. Ausbezahlt mit einer Summe, die bis zu seiner Volljährigkeit treuhändisch verwaltet worden war und die er nie in Frage gestellt und über die er nie diskutiert hatte. Dieses Geld hatte ihm ermöglicht, bequem zu studieren und sich dann auch noch ohne Druck umzuschauen, was er beruflich machen wollte. Es ist, wenn man vom Betriebswert ausging, sicherlich nicht gerecht zugegangen, aber Martin ist das egal gewesen. Es hatte gereicht, Möglichkeiten zu eröffnen, und er hatte sie nutzen können. Aber jetzt wurde so getan, als hätte die Familie Martin studieren lassen und ihm diesen super Job in der Europäischen Kommission verschafft, damit er in dieser Position Lobbyismus für die wirtschaftlichen Interessen seines Bruders betreiben konnte. Das war der Grund, warum Martin sich immer davor fürchtete, wenn Florian sich ansagte und ihn in Brüssel treffen wollte. Florian hatte den Hof, der schon zu Lebzeiten des Vaters sehr stattlich war, zum größten österreichischen Schweineproduktionsbetrieb, zu einem der größten in Europa ausgebaut. Schon längst sagte er nicht mehr Hof, wie noch der Vater, sondern Betrieb. Und er war der Meinung, dass es nichts Absurderes gab als die Politik der EU in Hinblick auf Schweineproduktion und Handel. Seiner Meinung nach waren da lauter Ahnungslose oder Verrückte am Werk, bestochen oder erpresst oder ideologisch verblendet von der Tierschützermafia und der Vegetarierlobby. Vor kurzem wurde er zum Präsidenten von The European Pig Producers gewählt, ein Netzwerk der führenden Schweineproduzenten des Kontinents. In dieser Funktion und zugleich als Bundesinnungsmeister der österreichischen Schweinezüchter hatte er an diesem Tag mehrere Termine mit Abgeordneten des Europäischen Parlaments und mit Beamten der Europäischen Kommission gehabt. »Da schau her«, sagte Florian, als er die Speisekarte studierte, »Schweinegulasch in Kirschenbier. Interessant. Wenn das schmeckt, lasse ich mir das Rezept geben. Stelle ich dann auf die Homepage.« Martin bestellte Moule et Frites und eine Flasche Wein. Dann sagte er: »Wie war dein Tag?« Es war eine blöde Phrase und er versuchte gar nicht, die Frage so zu stellen, als wäre er wirklich interessiert. Er wusste, dass er damit eine Lawine lostrat, aber darum ging es ja und Martin wollte es hinter sich bringen. »Wie wird mein Tag schon gewesen sein? Was glaubst du denn? Ich hatte mit Idioten zu tun. So ist mein Tag gewesen. Sie begreifen nichts. Sie sind nicht imstande, ihre Politik zu ändern, aber fordern heute von mir eine Namensänderung.« »Namensänderung? Warum sollst du deinen Namen ändern?« »Nicht ich. erkläre ich dir gleich. Du musst zuerst Folgendes wissen. Jeder Schweineproduzent will natürlich auf den chinesischen Markt. China ist der weltweit größte Importeur von Schweinefleisch. Die Nachfrage aus China ist enorm. Das ist der Wachstumsmarkt. Ist doch gut, oder? Ja, wäre gut. Aber die EU ist unfähig, ein entsprechendes Handelsabkommen mit China zu verhandeln. Die Chinesen verhandeln nicht mit der EU, sondern nur mit jedem Staat einzeln. Und jeder Staat glaubt, er kann für sich allein einen super bilateralen Vertrag abschließen, die anderen ausstechen und alleine größeren Profit machen. Aber in Wirklichkeit spielt China nur alle gegeneinander aus. Dabei kann kein einziges Land allein die Größenordnungen stemmen, um die es da geht. Auch in Jahren nicht. Ich gebe dir ein Beispiel. Unlängst in der Innung bekomme ich einen Anruf. Wie viele Schweinsohren kann Österreich liefern? Schweinsohren? Ja, Schweinsohren. Das war jemand vom chinesischen Handelsministerium. Sage ich, wir schlachten in Österreich jährlich 5 Millionen Schweine, also 10 Millionen Ohren. Sagt er, zu wenig. Verabschiedet sich höflich und legt auf. Verstehst du? Wenn China, sagen wir, 100 Millionen Schweinsohren braucht und es gäbe einen EU-Vertrag mit China, dann könnten wir 10% der Menge liefern. Aber selbst wenn es Verträge gäbe, man kann ja nicht nur Schweinsohren produzieren, man braucht doch das ganze Schwein dazu. Man kann ja nicht wegen der chinesischen Nachfrage nach Schweinsohren solche Mengen von ganzen Schweinen züchten und füttern und was machst du mit dem Rest? Bist du blöd oder was? Es gibt dann keinen Rest mehr. Den Rest haben wir jetzt. Schlachtabfall. Schweinsohren sind nur ein Beispiel. Die Chinesen nehmen ja nicht nur Schinken, Filet, Speck, Schulter, das sowieso, sondern eben auch die Ohren, Köpfe, Schwänze, die essen alles, die nehmen alles. Was bei uns Schlachtabfall ist, kaufen die auch noch zum Filetpreis. Mit anderen Worten, ein Abkommen für Schweinehandel mit China würde bedeuten 20% mehr Umsatz pro Schwein und aufgrund der Nachfrage mittelfristig ein Wachstum von 100%, also eine Verdoppelung der europäischen Schweineproduktion. Das, verstehst du, das wäre der Wachstumsmarkt. Es gibt keinen Industriezweig, der solche Prognosen hat. Ich verstehe, sagte Martin, und das war nicht gut. Dieses gelangweilte, bemüht, geduldige, schlecht gespielt, höfliche, ich verstehe. Sein Bruder sah ihn auf eine Weise an, dass er erschrak. Schnell sagte er, ich verstehe nicht. Wenn es diese Möglichkeit gibt und aus China diese Nachfrage, warum? Weil deine Kollegen verrückt sind. Völlig ahnungslos. Statt die Mitgliedstaaten zu zwingen, der Kommission die Kompetenz zu übertragen, einen EU-Handelsvertrag mit China zu machen und zugleich mit Förderung den Ausbau der Schweineproduktion zu finanzieren, schauen sie zu, wie China Teile und Herrsche spielt. Und sie treffen Maßnahmen, um die Schweineproduktion in Europa zu reduzieren. Die Kommission ist der Meinung, es gibt in Europa zu viele Schweine. Das führt zu Preisverfall und so weiter. Also was machen Sie? Weniger Förderung, sogar Stilllegungsprämien. So, und jetzt haben wir in Europa folgende Situation. Eine Überproduktion für den Binnenmarkt, die zu Preisverfall führt, und zugleich eine Blockade gegenüber einem Markt, für den wir zu wenig produzieren. Maßnahmen, die die Produktion weiter einschränken, gleichzeitig keine Maßnahmen, um auf den Markt zu kommen, auf dem wir doppelt so viel absetzen könnten. Inzwischen war das Essen gekommen. Wie schmeckt dein Schwein in Kirschenbier? Wie? Ach so, ja, geht. Jedenfalls, was jetzt also nötig wäre, sind Investitionen in einer Größenordnung, die kein Betrieb alleine leisten kann. Also Förderung, nicht Reduktion. Förderungen. Offensive Wachstumspolitik, verstehst du? Stattdessen bekommen wir Auflagen. Tierschutz, Kastenhaltung wird verboten, Zuluftboxen mit Diffusoren werden verpflichtend, HDT-System. Ich will gar nicht fragen, was das ist. Es ist teuer. Es frisst den Gewinn auf. Hier, ich zeig dir etwas. Er öffnete die Mappe, die er mitgebracht hatte, blätterte, zog ein Blatt heraus. Hier. EU-Schweinepreisstatistik des letzten Halbjahres, 15.07. Preisverfall in Europa. Minus von 18%. 22.07. Talsohle erreicht. Denkste. 19.08. Wenig Bewegung auf den Märkten. 9.09. Schweinepreis um 21% gefallen. 16.09. Notierungen stark rückläufig. 21.10. Schweinepreis gibt 14% nach. Soll ich weiterlesen? Nein. Rückläufig, Preisverfall, Talsohle, wieder Preisverfall. Und keine Reaktion von Seiten der EU. Seit Jahresbeginn, schau her, da, hier steht es. Seit Jahresbeginn schließen europaweit im Schnitt täglich 48 Schweinebauern die Stalltür für immer. Und Tausende, die versucht haben, durchzuhalten, haben ein Verfahren wegen Konkursverschleppung am Hals. Aber erklär das einmal dem Herrn Frigge. Der sagt mir, die EU habe in der Schweineproduktion leider eine andere Agenda. Zugleich verbieten sie den Mitgliedstaaten Subventionen, denn das wäre Verzerrung des Wettbewerbs. Kennst du diesen Frigge? Nein. Gibt es nicht. Ist ein Kollege von dir. Ich durchschaue sein Spiel nicht. Hör zu. Du musst einmal mit ihm ein Wörtchen reden. Du musst ihm so ganz unter euch klar machen, dass, Florian, die Kommission funktioniert nicht wie der österreichische Bauernbund. Komm mir nicht so. Wozu haben wir dich da drin sitzen? Ich verstehe jetzt eines nicht. Du sagtest etwas von einer Namensänderung. Was wollte Herr Frigge? Welchen Namen solltest du ändern? Nein, das war nicht Frigge. Das waren die Herren Abgeordneten vom Parlament. Keine Frau dabei. Da hätte ich vielleicht ein bisschen charmieren können, aber nur Männer. Und die waren in ihrer Blödheit knallhart. Die waren von der Fraktion der Europäischen Volkspartei, verstehst du? Nein. Europäische Volkspartei. Ich habe erwartet, das wird ein Heimspiel für mich. Ich bin ja von der österreichischen Volkspartei. Hier im Europäischen Parlament heißt die Fraktion EPP, European People's Party. Und? Naja, ich komme hierher als Präsident der European Pig Producers, also auch EPP. Verstehst du? Ich hatte das Mandat, zwei Punkte zu verhandeln. Subventionen für den Ausbau der Schweineproduktion und Koordinierung des europäischen Schweineexports. Wir haben keine Minute darüber geredet. Die Abgeordneten sagten, wir müssten zuallererst unseren Namen und unser Logo ändern. Es geht nicht an, dass auf Google, wenn man die Europäische Volkspartei sucht, EPP, sofort nur Schweine auftauchen. Lach nicht! Ich sagte, das ist schwierig. Wir sind eine transnationale Organisation, vereinspolizeilich registriert in jedem einzelnen Mitgliedstaat. Das ist ein enormer Aufwand. Weißt du, was sie vorgeschlagen haben? Wir heißen ja The European Pig Producers und wir sollen also auch das The ins Kürzel aufnehmen. Dann hießen wir TEP. Unfassbar, diese Zyniker. Ihr habt aber nicht auf Deutsch verhandelt. Nein, es war kein Deutscher dabei. Dann war das nicht zynisch. Die wissen nicht, was Depp bedeutet. Heim gingen sie wie Brüder, Arm in Arm, harmonisch über das Brüsseler Pflaster wankend und schwankend. Sie hatten noch Gin Tonics getrunken und, verführt vom Angebot, Zigarren geraucht. Das zeigte Wirkung, als sie aus den Clubfauteuils aufstanden und noch heftiger, als sie an die frische Luft kamen. Nachdem Martin seinen Bruder am Hotel abgeliefert hatte, begann es wieder zu regnen und er merkte, dass er den Schirm im Belja Queen vergessen hatte. Er kam völlig durchnässt zu Hause an, zog Jacke und Hose aus, öffnete den Kühlschrank, zögerte kurz, holte dann doch ein Jupiler heraus und setzte sich an den Kamin. Sein Bruder hatte ihm eine Zeitschrift mitgegeben. »Schau, was ich dir mitgebracht habe. Ich bin auf dem Cover.« Die er nun nicht las, anschaute. Think Pig. Das Informationsbulletin der EPP.